Vanessa sieht auf die Collage. Das Blatt ist wirklich gut geworden. Das muss eine interessante Stunde werden. Aber ihr Blick fällt wieder auf die leeren Stühle und Bänke. Dazu braucht sie Schüler. 9:20. Und immer noch niemand da. Unglaublich. Mensch, das kann doch kein Zufall sein. Sitzen die vielleicht alle zusammen fröhlich beim Frühstück? Kann doch nicht sein. Sich um 9 zum Brunch treffen, das machen nur Deutsche. Vanessa denkt noch einmal an gestern. Mein Gott, ist das am Ende eine Art Boykott, ein organisierter Streik, eine Revolte gegen sie, gegen ihren Unterricht? Naja, die Chemie im Kurs ist wirklich nicht perfekt. Die Atmosphäre ist eher kühl und distanziert. Alles geht zäh und langsam. Aber ist es ihre Schuld, wenn die Schüler bis 3 Uhr nachts in irgendwelchen Kneipen sitzen und morgens dann todmüde sind? Vanessa sieht wieder auf die leeren Bänke. Was für ein trister, gespenstischer Anblick. War der Unterricht gestern denn so furchtbar? Gut, er war trocken, langweilig. Aber die Adjektivdeklination ist eben kein Abenteuer. Pedro hat die ganze Zeit geschlafen. Luis hat meistens aus dem Fenster gesehen. Und Chantal hatte irgendetwas Wichtiges unter der Bank. Ein Buch wahrscheinlich. Die anderen haben mitgemacht, aber lustlos und unmotiviert. Nur Max hat die ganze Zeit geredet. Wollte alle Fragen beantworten, alle Sätze machen, alle Texte lesen. Das andere Extrem. Auch ein Albtraum. Jim ist sogar mal rausgegangen. Einfach aufgestanden und gegangen. Kurz auf die Toilette, das ist okay. Aber er war 20 Minuten weg. Sie hat schon gedacht, der kommt gar nicht mehr. Keine Lust mehr und tschüss. Aber dann ist er kurz vor der Pause doch wieder aufgetaucht, hat was von Sekretariat gemurmelt und sich wieder an seinen Platz gesetzt. Und in der Pause haben ihre Schüler dann alle zusammen auf der Straße gestanden, geraucht und geredet. Der komplette Kurs. Irgendwie konspirativ, denn das machen sie normalerweise nicht. Sie hat das vom Balkon aus gesehen. Danach waren sie dann noch stiller und ihre Blicke demonstrativ noch gelangweilter und ironischer. Mein Gott, haben sie da in der Pause vielleicht beschlossen, heute einfach nicht zum Kurs zu kommen? Um ihr und aller Welt zu zeigen, dass ihr Unterricht keinen Spaß macht? Eine Rebellion, um sie fertig zu machen? Denn wenn die Schulleiterin irgendwann hochkommt und das sieht, dann hat Vanessa ein Problem, ein dickes Problem. Sie versteht sich zwar gut mit Birgitta, aber das kann die als Direktorin natürlich nicht akzeptieren. Das wird Ärger geben. 9:30. Vanessa denkt nach. Vielleicht ist es besser, sie geht selbst runter und sagt Birgitta Bescheid. Sie kann sich hier oben ja jetzt nicht 3 Stunden lang verstecken. Was für ein Albtraum. Aber sie sieht das jetzt immer klarer. Alles passt zusammen. Und Jim war gestern die 20 Minuten wahrscheinlich nicht im Sekretariat, sondern bei der Direktorin. Vanessa sieht nochmal auf die Uhr. Noch 5 Minuten, dann geht sie runter. Eine Katastrophe. Natürlich werden es alle erfahren. All die Kolleginnen und Kollegen. Was für eine Schande. Das Klima ist zwar ziemlich angenehm hier, aber Schadenfreude gibt es überall. Und Konkurrenz auch. Sie sind alle nicht fest angestellt. Und einige hoffen, nächstes Schuljahr mehr Stunden zu bekommen.